Frau Hustekuchens Leben mit Frosch. 11. Juli 2014. Mein Name ist Hustekuchen, ich kaufe hier ein. Herr Jesus. Eigentlich wollten Frosch und ich lediglich in den Globus zwei, drei Dinge einkaufen mit dem Auto. Freitags morgens um 10, damit ich nicht samstags vormittags um 11 in den totalen Wahnsinn muss. Globus rein, einkaufen raus, heim. Da der Frosch Mittwoch und gestern gefiebert hat und quasi nonstop getragen werden wollte, nicht schlafen konnte und Durchfall und Zahnschmerzen allererster Güte hatte, war ich Dienstag das letzte Mal ordentlich duschen. Iks, ich weiß, aber hey, das war in der Anfangszeit von Frosch und mir nicht anders. Zopf machen, viel Deo und dann geht das. Naja, dachte ich mir, wenn schon Assi, dann richtig Assi. Frosch und mich in entzückende 1A Assi-Dorf-Outfits geworfen, uns und unser Leergut ins Froschmobil gewuchtet und los geht's. Auf dem Parkplatz, dem Mutterkind-Parkplatz ganz vorne, dann die erste interessante Entdeckung. Freitags morgens ist Ü60-Party im Globus oder so. Jedenfalls überall graue Haare, Socken in bequemen Sandalen, chamoisfarbene Hosen und ondulierte Kurzhaarfrisuren. Beeindruckend. Ich wusste gar nicht, wie viele Senioren in unserem Dorf leben. Jedenfalls gehen die freitags vormittags alle einkaufen. Im Globus. Alle. Am Eingang zum Verkaufsraum dann die erste nette Begegnung. Der Ex-Freund meiner Cousine, den ich immer sehr mochte, seit 10 Jahren nicht gesehen habe und der seit 5 Jahren mit seiner Frau hier wohnt. Direkt Nummern ausgetauscht. Ich hoffe, wir treffen uns mal. An dieser Stelle erinnere ich an unser 1A Assi-Dorf-Outfit. Erster Eindruck, Frau Hustekuchen hat beeindruckend fettige Haare, riecht verdächtig nach Deo, trägt die letzte Hose, ein interessantes Mein kleines Pony-T-Shirt, ich liebe dieses T-Shirt, ich darf das, und schwitzt. Sehr viel. Es ist schwül im Dorf, da schwitze ich in Strömen. Der Frosch trägt graues Jogging-Outfit und ein Turtles-Shirt, ist vom Fieber und vom Zahn gezeichnet und hat beeindruckende Augenringe. Wenn der Cousinen-Ex sich nicht melden sollte, weiß ich warum. Weiter im Einkauf. Eine Arbeitshose für den Froschpapa. Auf der Suche nach selbiger, dann ein Anblick, der mich vor Neid erblassen lässt. 3 Generationen waschechtes, männliches Assitum in Reinkultur. Assi Senior, circa Mitte 50. Fettiges, schütteres, schwarzgraues Haar. Schmierbauch, unrasiert, Joggingjacke der 90er Jahre, Baumwoll-Jogginghose. Darunter garantiert ein Feinripp-Unterhemd, allerdings war die Jacke zu. Assis Sohn war der beeindruckendste. So um die 30, klassischer Disco-Pumper mit richtig, richtig, krass, richtig dicken Armen und Trapezmuskeln. In schwarzem Feinripp-Unterhemd mit ohne Jacke drüber und schwarzer Glänz-Jogginghose um die sehr dünnen Beine. Braun gebrannt, schwarze kurze Haare, dünner, schwarzer, gepflegter Bart um die Kieferkonturen rum. Dazu schicke, modische Turnschuhe. Irgendwas von irgendeiner Marke mit Neon und Schwarz. Assi Junior, ungefähr 12, sehr pubertierend und darauf offensichtlich sehr unglücklich. Straßenköter, blond, mittelbraune Haare, oben länger, unten drunter kürzer, darauf in braun ein verunglücktes Nike-Zeichen gefärbt. Grau-roter Ballonseiden-Jogginganzug, sehr abgelatschte Turnschuhe, schlaksig und bemüht, seinen Vater nachzuahmen. Ich bediene bewusst ein Klischee und es tut mir jetzt schon leid, aber ob die einen Sabbelantrag für Hartz IV ausfüllen dürfen oder so eine Pauschale für die nächsten 7 Generationen bekommen? Gegen Ende des Einkaufs dann die Schatzsuche. Also eigentlich wollte ich dem Froschpapa 2 Tiefkühllasagnen für alle Fälle besorgen. Die sind aber offensichtlich heilig, die blöden Tiefkühllasagnen oder der heilige Gral oder was weiß ich, jedenfalls sind die verdammt gut versteckt. Ich bin bestimmt 10 Minuten mit Frosch in der Trage und erstaunlich vollem und schweren Einkaufswagen durch die Tiefkühlabteilung geturnt, wiederholt an mehreren verblüfften Promoterinnen, Sojaschnitzel, Rapskernöl, noch irgendwas vorbei und habe einer seltsam gekleideten kulinarischen Kreuzritterin gleich die blöde Tiefkühllasagne gesucht. Die Rettung erfolgte in der 2. Begegnung des Tages, die Ex unseres Vermieters. Arbeitet im Globus, praktischerweise in, richtig, der Tiefkühlkostabteilung. Sie hat mir dann gezeigt, in welcher Bundeslade die blöde Tiefkühllasagne versteckt ist. Und wehe, die blöde Tiefkühllasagne schmeckt dem Froschpapa nicht. Die habe ich uns hart erkämpft. Blöde Tiefkühllasagne. Auf dem Weg zum Auto habe ich dann zum ersten Mal in meinem Leben Lotto gespielt und musste erst mal fragen, wie das funktioniert und wie man einen Tippschein ausfüllt. Die freundliche Lottodame hat mir das gezeigt und wahrscheinlich gedacht, die Olle hat doch einen IQ vor Knäckebrot. Assi-Outfit, remember? Unsere Zahlen 1, 9, 13, 23, 34, 42. Super Spiel, 77 Dingsbums haben wir auch. Und Samstag, also morgen, wird gezogen. Jeder Gewinn ist willkommen. Ein weiteres Novum, nein, sogar zwei Novi, No, Novae, Novonten, also zwei noch nie zuvor dagewesene Dinge, sind passiert. Ich war zum ersten Mal im McDrive, ein Cappuccino groß ohne Zucker bitte, und mir ist zum ersten Mal fast einer der Ü60, in seinem Fall eher Ü100 Senioren, ins Froschmobil gedonnert. Einfach aus einer Parklücke fahren, nicht gucken und 3 Zentimeter von meinem Außenspiegel auf der Fahrerseite entfernt, blöd gucken, weil ich bremse. Und blöd gucke. Meine Fresse, war das knapp. Normalerweise gehen Frosch und ich einkaufen, treffen niemanden und nichts passiert. Zieh ich dem Kind einmal eine Jogginghose.